ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Jacqueline! Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein! Was sagen Sie? Ich kann es nicht! Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon und mit Radio-Highlights aus 9 ARD-Wellen, die lange im Archiv schlummerten. Wenn Sie hin und wieder die Übersicht über Ihre Hausschlüssel, Autoschlüssel oder Ersatzschlüssel verlieren oder auch die Schlüssel selbst und sich fragen, warum passiert mir das immer wieder, dann ist der Krimi-Klassiker dieser Ausgabe genau das Richtige für Sie. 1959 wurde er aufgenommen und da gab es noch keine digitalen Ortungsgeräte, die man an den Schlüsselbund anbringen konnte. Und außerdem lebte man noch in Mono. Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer Reihe Hörspiele anderer Sender hören Sie heute in einer Aufnahme des Norddeutschen Rundfunks einen Rätselfall namens Lauter Schlüssel. Und natürlich gehören NDR-Krimis von 1959 zu einer ganz berühmten Hörspielserie. In unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter hören Sie heute die 23. Folge. Im Februar 1957 lief Die Jagd nach dem Täter zum ersten Mal und es gab mehr als 23 Folgen. Bis 1964 wurden 126 produziert. Doch nur vor Folge 23 fand sich auf den Originalbändern eine Ansage. Jeder Hörspielfall war in sich abgeschlossen. Nach rund 35 Minuten war der Täter schon gefasst. Und in unserem Schlüsselkrimi geht es sogar noch schneller. Tja, mein Lieber, dann scheint mir das doch eine etwas rätselhafte Geschichte zu sein. Das ist der Ermittler in unserem Fall. Wie war Ihr Name bitte? Smith. Henry Smith. Henry Smith von der Abteilung Glücksspiel. In seiner Rolle hören Sie den Schauspieler Lothar Grützner. Was doch einem Kriminalbeamten alles so entgeht? Keine Sorge, Henry Smith wird den verzwickten Fall gleich aufklären. Bei dem Namen Lothar Grützner klingelt es bei Ihnen möglicherweise nicht sofort. Er war Jahrgang 1926 und wurde in den 50ern ein bekannter Rundfunk- und Fernsehschauspieler des Nordens. Kriminalpolizei, Kommissar Löfberg, das ist Inspektor Rickmers. Und deshalb spielte Lothar Grützner auch mehrfach in den Die Jagd nach dem Täter-Krimis des NDR mit. Meistens den Kommissar, Folge für Folge, Fall für Fall, einen anderen. Tja, entschuldigen Sie, dass ich schon wieder da bin, Frau Rosendahl. Muss ja wohl sein, Herr Kommissar. Zigarette? Danke. Und somit traf Kommissar oder Inspektor oder Sergeant Lothar Grützner auch auf die anderen Mitspieler der Die Jagd nach dem Täter-Krimi folgen, die immer wieder zum Einsatz kamen. Hier etwa Ingrid van Bergen. Wen wollen Sie schützen, Frau Rosendahl? Schützen? Ich? Ja. Nachbarn, die kurz nach neun hier an der Wohnungstür vorbeikamen, hörten Sie sprechen. Sie müssen sich irren. Ihr Schweigen belastet die betreffende Person nur noch mehr. Es handelt sich immerhin um einen Raubmord, Frau Rosendahl. Ein passendes Stimmenprofil für Kommissarfiguren dieser Radioepoche. Lothar Grützner war 17 Mal bei Die Jagd nach dem Täter dabei. Seinen ersten Auftritt hatte er 1957. Da hörte man ihn aber nur am Telefon. Den Ausschnitt haben wir hier. Und wer ist hier der Kommissar? Das kriegen Sie raus. Kommissar Alvarez? Kommissar, hier ist die Revierwache. Unser Beamter hat uns eben aus der Calle de Talliers angerufen. Er hat den Schuhmacher nicht angetroffen. Was? Nachbarn sagen, er sei heute Morgen ganz früh mit einem Koffer weggegangen. Der Beamte ist vorsichtshalber dort geblieben. Was sollen wir machen? Der Beamte soll in dem Laden bleiben. Wir kommen sofort hin. Ja, Sie haben ihn erkannt, ganz bestimmt. Das war natürlich der unvergleichliche Hans Petsch. Und dies war auch der erste Auftritt des Lothar Grützner überhaupt in einem Radiohörspiel. Seine Rollen wurden in den kommenden Folgen immer größer. Hier ist er 1960. Da trifft er auf eine andere unverwechselbare Stimme, auf Ida Ehre. Ja, was wollen Sie trinken, Monsieur? Geben Sie mir ein Pernod, Madame Popov. Na, und was wollen Sie von mir wissen, Herr Inspektor? Wieso, Inspektor? Oh, wenn Sie 30 Jahre ein Bistro in der Rue de la Huchette hätten, dann würden Sie einen Kriminaler auch auf den ersten Blick erkennen. Ida Ehre, eine Hamburger Theaterikone. Trotz der hörbaren NDR-Verortung spielten die meisten Die Jagd nach dem Täter-Geschichten im Ausland. In Schweden, in Frankreich, in Japan, sogar im Gebirge musste Lothar Grützner ermitteln. Der Landpolizeiposten Kaltern wurde von der dortigen Bergwacht benachrichtigt. Sie haben heute Vormittag ein Mädchen geborgen, das über den Bärensee abgestürzt ist. Naja, was können wir dabei tun? Das Eigentümliche wäre, da gibt es kaum eine Gelegenheit zum Abstürzen. Hä? In den späteren Folgen wurde Grützner meist zum Assistenten des Hauptermittlers. Hier war es der Schauspieler Erwin Linder. Der ist schwer zu erkennen. Ganz im Gegensatz zu diesem Mann hier. Achtung. Nun, Inspektor, sind Sie weitergekommen? Nein, Sergeant. Ich fürchte, das wird auch langsam gehen. Ja, den kennen Sie. Ein Dauergast aus vielen Kein-Mucks-Folgen. Sie haben noch eine Chance. Wer ist das? Nächster Ausschnitt mit ihm. Erst Lothar Grützner mit einem Klassikersatz. Inspektor, was halten Sie eigentlich von der Sache? Wenn Sie schon fragen, ich weiß es nicht. Selbst mein Gefühl lässt mich diesmal total im Stich. Ja, dieser brummige Inspektor ist natürlich Günther Neuze. Dachten Sie vielleicht, ich wollte Ihnen hier mal wieder einen Herbert Steinmetz unterjubeln, aber nein. Nein, der kommt jetzt. Kommissar Stover schickt mich, ich soll Sie zu ihm bringen. Es handelt sich um den Mord im Westendpark. Inspektor, ich höre eben zum ersten Mal von dieser Sache. Was soll ich denn? Tut mir leid, Herr Wenger, aber Kommissar Stover möchte Sie sofort sprechen. Gehen wir, Inspektor. Ja, dieser Herbert Steinmetz gehörte mit Lothar Grützner, Helmut Peine, Manfred Steffen und Hans Pätsch zu den prägendsten Stimmen der frühen NDR-Hörspielproduktionen. Die Krimis waren Männersache, doch auch die wenigen weiblichen Rollen waren hochkarätig besetzt. Nach Ida Ehre und Ingrid van Bergen traf Lothar Grützner 1961 auf eine weitere damals schon bekannte Schauspielerin. Ein Irrtum ist ausgeschlossen, Ursulina. Ich habe es ganz deutlich gesehen, wie Giorgio vorhin eine der kleinen Schachteln mit dem Zeug geklaut hat, als weder Sophia noch die Kellner hinschauten. Es ging ganz schnell. Ja, das ist tatsächlich die ganz junge Inge Meisel. Giorgio hat bestimmt etwas gemerkt. Ich verstehe das nicht. Sophia schwört, er sei vollkommen harmlos und außerdem eine gute Tarnung fürs Geschäft. Aha. Hast du ihr von deiner Beobachtung was gesagt? Nein, sie würde mir ja doch nicht glauben. Ja, Inge Meisel, das war leicht, gebe ich zu. Lothar Grützners Arbeiten beschränkten sich nicht nur auf den Hörfunk. Auch in beliebten NDR-Fernsehserien wie Hafenpolizei, Die Gentlemen bitten zur Kasse, Polizeifunk ruft oder Sonderdezernat K1 war er dabei. Nach unserem Krimi erzähle ich Ihnen weiteres und spiele Ihnen vor, woher Sie, die Kassettenkindergeneration, ihn hundertprozentig kennt. Wetten? Ja. Jetzt geht es los. Die Jagd nach dem Täter. Es ist die Folge, in der Lothar Grützner zum vierten Mal dabei war. Diesmal spielt er mit Christine Mülius, Paul Schuch, Werner Schumacher und Walter Grüters. Fall Nummer 49. Lauter Schlüssel. Von Irmgard Köster aus dem Jahr 1959. Die Regie hat S.O. Wagner. Wir sind in London im Haus der Simpsons, die ihren Freund Henry Smith zu Gast haben. Viel Vergnügen. Noch eine Zigarette? Tja, gern. Danke. Feuer? Hm. Ein Cognac? Danke, nein, lieber nicht. Ich muss noch fahren. Und die Polizei muss ja schließlich mit gutem Beispiel vorangehen. Stichwort Polizei. Hör doch mal zu. Eigentlich wollte ich darüber ja nicht reden, aber schließlich sind wir ja alte Freunde und vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Was ist denn los? Um es auf den einfachsten Nenner zu bringen, uns fehlt in letzter Zeit dauernd Geld. Wem uns? Meiner Frau und mir. Dann gebt ihr wahrscheinlich zu viel aus. Das wäre ja kein Problem. Es handelt sich auch nicht um große Summen. Und gerade deshalb ist die Sache so rätselhaft. Das musst du mir schon etwas deutlicher erklären. Für die laufenden Ausgaben haben wir in dem Wandschrank immer so etwa 1000 Dollar liegen. Davon nehmen wir beide, was wir brauchen. Wir füllen die Summe dann von unseren Konten immer wieder auf. Wir haben uns angewöhnt, einen Zettel dazu zu legen, wenn wir Geld entnommen haben. Nur um gegenseitig Bescheid zu wissen. Aber nun kommt es. In den letzten 2 Wochen ist es jetzt 3-mal passiert, dass Helen einen Zettel reingelegt hat mit dem Vermerk 300 Dollar entnommen. Beim Nachzählen haben wir aber festgestellt, dass nicht 300, sondern 500 Dollar fehlten. An sich spielen ja diese 200 Dollar keine so große Rolle. Aber natürlich möchten wir wissen, wo das Geld bleibt. Hm. Wer kann denn heran an den Schrank? Nur Helen und ich haben dazu einen Schlüssel. Könnt ihr euch beim Zählen nicht geirrt haben? Das haben wir zuerst natürlich auch gedacht. Aber immerhin ist die Sache jetzt 3-mal passiert. Lässt einer von euch seine Schlüssel rumliegen? Schließlich habt ihr ja wohl auch Mädchen und verschiedentlich eine Aufwartung. Ja, natürlich hatten wir daran auch zunächst gedacht. Zumal wir seit 3 Wochen ein neues Mädchen haben. Aber wir haben beide sehr auf unsere Schlüssel geachtet. Trotzdem fehlte noch zweimal Geld. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Und deine Frau, ist es möglich, dass sie aus irgendeinem Grund 500 nimmt und nur 300 aufschreibt? Verzeih, wenn ich frage, aber schließlich bin ich Kriminalbeamter. In diesem Fall ist das ausgeschlossen. Helen kann sie doch Geld nehmen, so viel sie will. Tja, mein Lieber, dann scheint mir das doch eine etwas rätselhafte Geschichte zu sein. Mir ist die ganze Geschichte natürlich furchtbar unangenehm, schon wegen unseres neuen Mädchens. Wir glauben beide nicht, dass sie etwas damit zu tun hat und fürchten, wenn man sie fragt, das heißt verdächtigt, läuft sie uns davon. Und meiner Frau geht es sowieso nicht ganz gut, seit ein paar Wochen. Was fehlt ihr denn? Abscheuliche Kopfschmerzen hat sie. Wohl eine Art Nervenentzündung. Der Arzt ist gerade wieder bei ihr. Er wird gleich noch mal zu mir reinkommen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Ah, wieso denn? Ich möchte nur von ihm wissen, wie es Helen geht. Ja, ich verstehe. Tja, wäre es nicht möglich, dass du die Sache in die Hand nimmst? Dann wäre es nicht so schrecklich offiziell. An sich sind ja die Spielbanken mein Ressort. Ich weiß, aber könnte man nicht mal eine Ausnahme machen? Hm? Aus alter Freundschaft? Ja, müsste sich eigentlich machen lassen. Ich werde mich jedenfalls darum kümmern. Ah, Doktor. Darf ich bekannt machen, Mr. Smith? Dr. Bennett. Sehr angenehm. Nun, was sagen Sie zu dem Befinden meiner Frau, Doktor? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Wohl eine besonders unangenehme Form von Migräne. Daher auch die Appetitlosigkeit. Ein Klimawechsel. Wie wäre es damit? Ich möchte Ihre Gattin in diesem Zustand nicht aus ihrer gewohnten Umgebung herausbringen. Ich fürchte, das würde ihr sehr schlecht bekommen. Eine Weile sollten Sie sich noch gedulden. Ich glaube wirklich, es wird ihr bald besser gehen. Wir wollen es hoffen, Doktor. Haben Sie mit meiner Frau schon einen neuen Termin vereinbart? Ja, sie wird übermorgen am Donnerstag also zu mir in die Praxis kommen. Ist das nicht zu anstrengend für Sie? Im Gegenteil. So ein kleiner Ausflug wird ihr sicher gut bekommen. Hoffentlich. So, ich darf mich dann wohl verabschieden. Ich habe noch einige Besuche zu machen. Auf Wiedersehen, Mr. Simpson. Auf Wiedersehen, Mr. Smith. Auf Wiedersehen, Doktor. Und vielen Dank. Tja, ich hoffe, du verstehst jetzt, wie lieb es mir wäre, wenn du dich der Sache annimmst. Edgar, du sagtest, seit 3 Wochen habt ihr ein neues Mädchen. Woher habt ihr sie? Wir haben unglaubliches Glück gehabt. Es ist eine Freundin unseres letzten Mädchens. Die hat vor 14 Tagen geheiratet und uns dann die neue vermittelt. Und seid ihr mit ihr zufrieden? In jeder Weise. Nur, dass eben, wie gesagt, das Geld fehlt. Wie war es mit der vorigen? Hat da jemals etwas gefehlt? Bei Nelly? Nein, nie. Oh, muss sie also in Ordnung gewesen sein. Denn was bei euch an Wertsachen so offen herumliegt, das ist schon fast Verleitung zum Diebstahl. Was für einen Mann hat sie denn geheiratet? Einen sehr sympathischen Burschen. Ist Autoschlosser. So. Kannte er eure Wohnung? Ja, er war einige Male hier, hat Nelly abgeholt oder auch nach Hause gebracht. Wenn ihr fortgeht, schließt ihr dann eigentlich eure Zimmer ab? Unsere Zimmer? Nein. Wie kommst du denn darauf? Oh, meinte nur. Ist es denn denkbar, dass der Mann der Nelly mal hier war, während ihr selbst nicht im Hause wart? Das ist schon möglich. Sag mal, die Schlüssel, hat die Nelly alle abgegeben, als sie von euch weggegangen ist? Naja, natürlich. Obgleich, da war etwas Merkwürdiges. Wieso? Für die Hintertür hat sie mir einen ganz neuen Schlüssel zurückgegeben. Natürlich habe ich mich gewundert und sie gefragt, wie sie dazu käme. Und da hat sie mir dann sehr verlegen gestanden, den anderen hätte sie verloren und hätte diesen neuen nachmachen lassen. Aber dazu brauchte sie doch ein Muster. Das war in diesem Fall nicht schwierig. Helen hat ihre sämtlichen Hausschlüssel an einem Schlüsselbrett in der Küche hängen. Und da sie die Hintertür so gut wie nie benutzt, konnte Nelly den zum Schlosser geben. Sagtest du nicht, ihr Mann sei Autoschlosser? Ja. Wieso? Ich meinte nur. Jedenfalls wäre ich dir dankbar, wenn du mir die Adresse von Nelly und ihrem Mann geben könntest, wenn es möglich ist, vom Mann die Arbeitsadresse. Ich benachrichtige sie lieber getrennt. Ja, natürlich kann ich das. Und wie heißt euer jetziges Mädchen? Margret Roslind. Sie wohnt bei euch? Ja, natürlich. Wie viel Geld hast du jetzt dort in dem bewussten Schrank liegen? Im Augenblick nur $500. Braucht deine Frau in den nächsten Tagen etwas davon? Nein, ich glaube, sie hat noch genug. Schön. Dann werde ich dir nachher noch jemanden schicken, der das Geld präpariert. Ist eine ganz einfache Sache. Aber sag es bitte deiner Frau, dass sie in den nächsten Tagen nicht rangeht. Wer die Scheine anfasst, bekommt nach wenigen Stunden lila gefärbte Finger. Entfernen lässt sich die Farbe erst nach einigen Tagen. Ist ja möglich, dass wir damit weiterkommen. Du achtest bitte auf das Mädchen, ja? Ich werde es tun. Gut. Dann schicke ich zum Präparieren meinen Assistenten. Sag bitte niemand außer Helen etwas davon. Und grüße sie bitte von mir. Und wünsche ihr gute Besserung. Edgar! Ja, Helen, was ist? Entschuldige, wenn ich dich störe, Edgar, aber ich kann meinen Ring nicht finden. Den mit der Perle? Ja, ich habe ihn doch immer in meinem Sekretär. Wann hast du ihn zuletzt getragen? Bestimmt am letzten Wochenende. Hast du ihn irgendwo beim Waschen abgenommen und vergessen, ihn wieder anzustecken? Ausgeschlossen. Ich habe mir alles hin und her belegt. Das Schächtelchen, worin ich ihn immer habe, ist übrigens auch nicht da. Dann werde ich sofort Henry anrufen. Stimmt ja etwas nicht. Hier ist Henry Smith. Gut, dass du da bist, Henry. Fehlt wieder Geld bei euch? Nein, kein Geld. Helens Ring, eine kostbare Perle. Ja, ich komme gleich mal rüber. Ja, wenn das möglich wäre. Also, bis gleich. Henry kommt sofort herüber. Nett, dass du gleich gekommen bist, Henry. Guten Tag, Henry. Verstehen kann ich es wirklich nicht. Fehlt auch Geld? Du wirst lachen, ich habe es nicht gezählt. Ich will doch keine lila Finger bekommen. Dann lass mich das mal eben machen. Ich habe ja Handschuhe an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nein. $500, stimmt. Der Ring war auch in diesem Schrank. Nein, Henry, dummerweise nicht. Es war der, den ich am liebsten trage. Den habe ich immer drüben bei mir gehabt. Eingeschlossen? Natürlich, ja. In meinem Sekretär. Wer hat dazu einen Schlüssel? Nur ich. Dann hast du wohl mal vergessen abzuschließen. Nein, in den letzten Tagen gewiss nicht. Und wo bewahrst du den Schlüssel auf? In meiner Handtasche. Und die lässt du irgendwo rumliegen? Ach was, schon wegen des Geldes nicht. Ist es die? Ja. Wann hast du es denn gemerkt, Helen? Gerade eben. Edgar hat dich ja sofort angerufen. Und wann hast du den Ring zuletzt getragen? Am Wochenende, am Sonntag. Kannst du ihn nicht irgendwo liegen gelassen haben? Hat Edgar mich auch schon gefragt. Es ist aber ausgeschlossen. Im Übrigen ist das Kästchen ja mit weg. Worin du den Ring aufbewahrst? Ja. Und wo hat dieses Kästchen gestanden? Natürlich in meinem Sekretär. Und sei doch so nett und zeig mir mal den Schlüssel. Hier. Da ist er. Da ist dir eben was aus der Tasche gefallen, Helen. Wo? Ich sehe nichts. Ist auch nur ein winziges Stück Papier. Ich glaub, da drunter. Ja, hier ist es schon. Kleines Schildchen. Preisschild oder sowas. Kann ich ohne Brille gar nicht lesen. Gib mal her, bitte. Ach, das ist ja merkwürdig. Wieso? Sag mal, Edgar, kannst du dich noch erinnern, wo du den Ring damals gekauft hast? Aber natürlich, bei Stephen Burner. Warum fragst du? Das hier ist kein Preisschild, sondern ein kleiner Firmenname. Ich glaube, der hat unter der Schachtel geklebt. In welcher der Ring war? Ja, eben. Welcher Firma? Wie Edgar sagte, Stephen Burner. Hast du denn die Schachtel jemals in deiner Handtasche gehabt? Nein, nie. Nur den Schlüssel. Ja, ist es möglich, dass eure Margaret an der Tasche war? Ich halte das für ausgeschlossen. Auch Nellie hätte so etwas nie getan. Ja, es ist möglich, dass ihr recht habt. Und ich verstehe eure Bedenken natürlich. Aber ich möchte mir die Mädchen doch mal ansehen, denn so kommen wir hier nicht weiter. Und wenn du kannst, geh sanft mit ihnen um. Ich wäre wirklich aufgeschmissen, wenn Margaret sich verdächtigt fühlte und gehen würde. Ich werde tun, was ich kann. Darauf kannst du dich verlassen. Sag mir doch bitte, letzten Sonntag hast du den Ring zuletzt getragen. Heute hast du bemerkt, dass er weg ist. Hältst du es für möglich, dass er schon seit mehreren Tagen verschwunden ist, du es aber erst heute bemerkt hast? Möglich wäre es, ja. Aber nein, ich glaube, es wäre mir aufgefallen. Denn in dem gleichen Fach habe ich mein Parfum, das ich jeden Tag benutze. Nein, sicher, ich hätte es bemerkt. Du meinst also, gestern hätte die Schachtel da noch gestanden? Ich glaube, ja. Bist du abends noch an dem Fach gewesen? Nein, erst vorhin. Also hört mal, ich möchte euch ja nicht beunruhigen. Aber mir scheint, wir müssen hier doch etwas mehr unternehmen. Werdet ihr am Wochenende zu Hause sein? Ja, wir bekommen Gäste. Vertrauenswürdige? Aber hör mal, natürlich. Edgar, ich möchte dir vorschlagen, jedenfalls an den Wandschrank ein anderes Schloss machen zu lassen. So. Ich glaube, heute kann ich nichts mehr für euch tun. Musik. Nellie Jackson? Ja, das bin ich. Sie sind verheiratet? Ja, seit ungefähr 3 Wochen. Und bis dahin haben Sie gearbeitet? Ich war in Stellung bei Mr. Simpson. Sind Sie gern dort gewesen? Ja, sehr gern. 3 Jahre war ich dort. Kennt Ihr Mann Simpsons auch? Ja, Sie waren doch auf der Hochzeit. Und kannte er Sie schon früher? Ja, ab und zu hat er Sie wohl mal gesehen. Und wo? Bei Simpsons, wenn er mich besucht hat. Das haben Simpsons erlaubt? Ja, weil meine Arbeit dabei doch nicht zu kurz gekommen ist. Simpsons waren sehr großzügig. War Ihr jetziger Mann auch mal dort, während Simpsons nicht zu Hause waren? Ach ja, das ist schon mal vorgekommen. Und Simpsons wussten das? Sie haben sich gar nicht darum gekümmert. Und wie ist Ihr Mann hineingekommen in die Wohnung? Durch die Tür natürlich. Die Wohnung hat auch 2 Türen. Durch welche ist er gekommen? Durch die Hintertür. Ja, dann hat er also an der Tür geklingelt und Sie haben ihm aufgemacht. Ja, das heißt... War es vielleicht noch anders? Na, dann sprechen Sie schon. Sagen Sie die Wahrheit. Das ist doch die Wahrheit. So, aber wollen Sie mir bitte sagen, wieso der Schlüssel für die hintere Tür, den Sie Mr. Simpson zurückgegeben haben, so neu war? Nun? Wieso? Weil Alan den gemacht hat. Das ist Ihr Mann? Ja. Und warum hat er den gemacht? Damit er einen eigenen Schlüssel hatte. Und wozu brauchte er den? Damit er nicht klingeln musste, wenn er kam. Weil doch die Herrschaften brauchten das ja nicht immer zu merken. Und das Klingeln hätten sie doch gehört. So. Und dann ist er also einfach in die Wohnung gekommen, wenn es ihm so gepasst hat? Ja, aber doch nur in mein Zimmer oder in die Küche. Und die anderen Räume hat er nie gesehen? Doch, ich habe sie ihm mal gezeigt. Sagen Sie mal, Nelly, wissen Sie eigentlich, wo Mrs. Simpson ihren Schmuck aufbewahrt? Wieso? Ja, in dem Wandschrank doch. Kannten Sie auch den Ring mit der Perle? Ja, natürlich. Bewahrte sie den auch im Wandschrank auf? Nein, das glaube ich nicht, weil sie den so oft trug. Wo hat sie ihn dann aufbewahrt? Vielleicht in ihrem Sekretär? Sind Sie jemals daran gegangen? Ich? Aber nein, wie können Sie denn sowas fragen? Weil Mrs. Simpsons Ring fort ist, Mrs. Jackson. Und aus dem Wandschrank fehlt Geld. Das ist doch unmöglich. Leider verhält es sich so. Aber Simpsons haben doch nicht etwa mich verdächtigt, Herr Kommissar. Nein, das haben Sie nicht getan. Nur einer muss es ja schließlich genommen haben. Aber damit habe ich doch nichts zu tun. Aber vielleicht Ihre Freundin. Die Margaret? Nie und nimmer. Wer war es denn? Mr. Jackson? Ja. Herr Kommissar, darf ich erfahren, weshalb Sie mich vorgeladen haben? Sie sind von Beruf Autoschlosser. Jawohl. Sind Sie auch imstande, Schlüssel anzufertigen? Natürlich. Ich glaube, das kann jeder Autoschlosser. Fertigen Sie auch ab und zu Schlüssel an? Naja, je danach, ob ich Bedarf habe. Können Sie sich erinnern, wann Sie den letzten Schlüssel gemacht haben? Tja, so genau kann ich das wirklich nicht mehr sagen. Ist schon ziemlich lange her. Und wofür haben Sie ihn gemacht? Das kann ich im Augenblick nicht sagen. So. Sagen Sie mal, Mr. Jackson, wie lange kennen Sie Ihre Frau schon? Meine Frau? So an die 2 Jahre wohl. Und wo hat Ihre Frau gearbeitet bis zur Verheiratung? Bei Mr. und Mrs. Simpson. Sind Sie dort mal gewesen? Ja, des Öfteren. Wussten Simpsons das? Ja. Und wie sind Sie dort hineingekommen? Nun, durch die Tür. Durch welche Tür? Meistens wohl durch die hintere. Hatten Sie dafür einen Schlüssel? Ja. Wem gehörte der Schlüssel? Nelly, meiner jetzigen Frau. Und wie kam Ihre Frau selbst durch diese Tür hinein, wenn sie Ihnen ihren Schlüssel gegeben hatte? Nun? Ich hatte einen zweiten Schlüssel zurechtgefeilt. So. Und daran konnten Sie sich nicht mehr erinnern? Ja, doch schon, natürlich. Nur Nelly wollte es nicht gern, dass es irgendjemand wüsste, weil es doch eigentlich nicht in Ordnung ist. Und warum hatten Sie einen eigenen zweiten Schlüssel? Ja, wie das so ist, nicht? Wenn ich unterwegs war, bin ich immer schnell mal auf einen Sprung zu ihr reingegangen und da wollte ich nicht immer klingeln. Die Herrschaften brauchten das ja nicht unbedingt zu wissen. Und Sie sind nie Mr. oder Mrs. Simpson bei solch einer Gelegenheit mal begegnet? Einmal nur, glaube ich. Ich war immer sehr vorsichtig. Hm. Waren Sie nach Ihrer Verheiratung noch einmal in Simpsons Wohnung? Nein, da hatte ich ja nichts mehr zu suchen. Und wo ist der ursprüngliche Schlüssel zur Hintertür? Tja, den habe ich bei unserem Einzug in die neue Wohnung weggeworfen. Wie alle Sachen, die wir nicht mehr gebrauchten. So, weggeworfen. Weiß Ihre Frau das? Das kann ich nicht genau sagen. In den vergangenen Wochen ist bei Simpsons allerhand gestohlen worden, Mr. Jackson. Ja, aber wieso denn? Was habe ich denn damit zu tun? Vielleicht nichts, Mr. Jackson. Aber so viele Menschen gibt es ja nicht, die einen eigenen Schlüssel zur Simpsons Wohnung haben. Miss Roseland, nehmen Sie bitte Platz. Danke. Haben Sie mir Ihre Zeugnisse mitgebracht? Ja, bitte sehr. In Ordnung. Sagen Sie bitte, wie lange sind Sie in Stellung bei Simpsons? Etwas über 3 Wochen wohl. Sind Sie zufrieden in Ihrer neuen Stellung? Soweit, ja. Was heißt soweit? Ach, die gnädige Frau ist ja krank. Da ist sie dann manchmal etwas nervös, aber sonst kann ich mich wirklich nicht beklagen. Sagen Sie bitte, sind Sie oft allein im Haus? Gehen Simpsons oft fort? Nein, jetzt wo es der gnädigen Frau nicht gut geht, gehen Simpsons nicht oft weg. Nur wenn die gnädige Frau beim Arzt oder bei der Massage ist, dann bin ich manchmal allein. Und Mr. Simpson? Der ist natürlich oft im Büro. Kommt er zu regelmäßigen Zeiten nach Haus? Nein, immer sehr unregelmäßig. Manchmal wartet die gnädige Frau lange, manchmal kommt er aber auch viel eher, als er gesagt hat. Das ist verschieden, das weiß man nie genau. Schön. Ich danke Ihnen, Miss Roseland. Vielleicht bitte ich Sie in einigen Tagen noch mal her. Bitte sehr, Herr Kommissar. Wiedersehen. Sie wünschen? Ich möchte Dr. Bennett sprechen. Sind Sie angemeldet? Nein, aber... Dann wird es nicht möglich sein. In 5 Minuten erwartet Herr Doktor den ersten Patienten. Es ist dringend. Sagen Sie ihm, ich käme in einer privaten Angelegenheit. Wie war Ihr Name, bitte? Smith. Henry Smith. Herr Doktor, ein gewisser Herr Smith möchte Sie sprechen in einer privaten Angelegenheit. Ja, bitte. Woher kenne ich Sie doch? Ich habe Ihnen Sonnabend am Spieltisch gegenüber gesessen, Mr. Bennett. Aber ich hatte mehr Glück als Sie. Diesen Schuldschein habe ich in die Hände bekommen. Es scheint mir das Einfachste zu sein, Sie lösen ihn gleich ein oder geben mir einen Scheck. Über so viel Geld verfüge ich im Augenblick nicht. Das ist bedauerlich, Mr. Bennett. Aber in 3 Tagen würde das nicht reichen? Gut, Dr. Bennett. Also am Donnerstag. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es tut mir leid, Henry, dass ich dich schon wieder bemühen muss. Was ist denn passiert? Ich habe dummerweise vergessen, Helen zu sagen, dass ich inzwischen in den Wandschrank das neue Schloss habe einbauen lassen. Ich hatte einfach zu viel im Kopf in den letzten Tagen. Du weißt, dass du uns selber den Rat gabst, ein neues Schloss für den Wandschrank anfertigen zu lassen. Und eben komme ich nach Hause, 1 Stunde eher als beabsichtigt. Da finde ich Helen vor dem Schrank stehen. Verzweifelt versucht sie mit ihrem Schlüssel, der natürlich nicht passen konnte, das Schloss zu öffnen. Ich wollte mich gerade bei ihr entschuldigen. Da sah ich, in was für einen unheimlichen Zustand sie war. Schweißperlen standen ihr auf der Stirn. Sie zitterte am ganzen Körper. Und dann stotterte sie, sie hätte nur mal wieder nachsehen wollen. Wo ist sie jetzt? Sie liegt dort im Zimmer auf meinem Sofa. Gut. Dann geh jetzt bitte zu ihr, gebe den neuen passenden Schlüssel und sage ihr, du müsstest noch mal eben für 1/2 Stunde fort. Bitte sie, dich an die Tür zu bringen. Weiß sie, dass ich hier bin? Nein, ich habe vorhin hier von der Diele aus telefoniert. Wenn du zurückkommst, schließ die Tür leise auf und geh nicht in dein Zimmer. Und noch etwas, halte sie gleich vorne an der Wohnungstür etwas auf. Ich brauche Zeit. Guten Tag, Mr. Smith. Erwartet Herr Doktor Sie? Nein, aber ich möchte ihn trotzdem sofort sprechen. Ist er in seinem Zimmer? Ja, aber... Allein? Ja, aber... Lassen Sie nur, Schwester. Diese beiden Herren gehören zu mir. Guten Tag, Herr Doktor. Diese beiden Herren sind meine Mitarbeiter. Ich dachte, wir sind erst für übermorgen verabredet. Waren wir auch, Herr Doktor. Nur, mir ist leider was schiefgelaufen. Ich brauche Geld. Und zwar sofort. Ich habe es noch nicht. Übermorgen. So hatten wir es abgesprochen. Es tut mir leid, Herr Doktor, aber so lange kann ich nicht warten. Ich bin in Verlegenheit. Wenn es Ihnen angenehmer ist, ich nehme das Geld auch in anderer Form. Wie meinen Sie das? Vielleicht haben Sie Wertsachen, Papiere oder Schmuck? Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, Mr. Smith. Legen Sie alles raus, was Sie in den Taschen haben. Ich protestiere. Das ist unzulässig. Wegen eines Schuldscheins ist das absolut unerlaubt, dieses Verhalten. Ich möchte Sie bitten, Dr. Bennett, Ihre Beschwerde nachträglich schriftlich einzureichen. John, nehmen Sie bitte den Schreibtisch vor. Ein breites goldenes Armband suche ich mit Brillanten und Smaragden. Jawohl, Herr Kommissar. Ist das alles? Ja. Gestatten Sie. Was ist denn das hier? Legen Sie raus. Ach. Sieh mal einer an. Ein Ring mit einer Perle. Das goldene Armband mit Brillanten und Smaragden. Und eine Brillantnadel auch noch. Was doch einem Kriminalbeamten alles so entgeht. Sie können aufhören, John. Und Sie darf ich bitten, mit uns zu kommen, Dr. Bennett. Was möchtest du trinken, Henry? Ein Whisky, bitte. Bitteschön. Du, ich kann es immer noch nicht fassen. Wie bist du nur dahinter gekommen, Henry? Als ich Dr. Bennett bei euch das erste Mal traf, erkannte ich ihn. Ist einer der leidenschaftlichsten Spieler hier. Verspielt manchmal Unsummen. Ich hatte mich für seine Person schon mal etwas näher interessiert und wusste auch, dass er ein ausgezeichneter Nervenarzt ist. Wusste aber auch, dass er in vielen Fällen mit Hypnose arbeitet. Und davon hast du uns keinen Ton gesagt. Ach, wie sollte ich? Dann wäre die ganze Geschichte unterbrochen und bis heute nicht aufgeklärt. Als wir dann dieses Juwelierschildchen in Helens Handtasche fanden, war ich so gut wie sicher. Denn sie selbst musste es fortgetragen haben, das Kästchen. Da sie aber nichts davon wusste, denn so gut könntest du nicht Theater spielen, meine Liebe, dazu kenne ich dich schon so lange, konnte eigentlich die Sache nur durch Hypnose erklärt werden. Warum hast du aber dann noch Margret und Nelly mit ihrem Mann vernommen? Nur um zu beweisen, dass sie alle drei nichts damit zu tun hatten. Ja, aber wie konntest du das wissen? Ja, was heißt wissen? Es lag nahe. Sieh mal, Geld wurde so lange genommen, bis es präpariert wurde. Wer wusste es? Niemand außer dir und Edgar. Die Dienstboten jedenfalls nicht. Und wie konnte das Namensschildchen deines Juweliers in deine Handtasche kommen, wenn nicht durch dich selbst? Dass du aber wiederum nichts davon wusstest, war mir auch klar, denn eine so gute Schauspielerin bist du, wie gesagt, nicht, dass du um deinen Ring so überzeugend jammerst, wenn du ihn bewusst fortgetragen hast. Und wie hast du dir den Schuldschein von Bennett besorgt? Ach, nichts leichter als das. Den habe ich im Spielsaal einem glücklichen Gewinner für gutes Geld abgekauft. Oh, der war froh, dass er ihn los war. Jedenfalls, Helen, wenn ich dir einen guten Rat geben darf, begib dich nie wieder in die Nähe eines Menschen, der hypnotische Fähigkeiten hat. Als durch das ausgewechselte Schloss dein in der Hypnose erteilter Auftrag gestört wurde, hast du dich verhalten, wie es im Buche steht. Mit Schweißausbruch und Zittern. Oh, Henry, sei still, ich bitte dich. Denn das Entsetzliche daran ist doch, dass ich mich an nichts erinnern kann. Dass ich auch jetzt noch gar nichts davon weiß. Eben. Das ist ja das Tückische. Das Vergessen gehört zum hypnotischen Auftrag. Was meinst du, geschieht nun mit dem Burschen? Oh, das kann ich noch nicht übersehen, Edgar. Denn eins steht fest. Helen ist nicht die Einzige, die ihm Geld und Schmuck hat zutragen müssen. Dazu sind die Summen, die er nachweislich verspielt hat, viel zu groß. Na, dann Prosit, Henry. Und schönen Dank, dass du die Sache für uns übernommen hast. Prosit. Aber zu danken brauchst du mir nicht. Denn das fiel ja nun doch in mein Ressort. Ins Ressort der Spieler. Vom Norddeutschen Rundfunk hörten Sie in unserer Sendereihe Die Jagd nach dem Täter die Folge Lauter Schlüssel von Irmgard Köster. Es sprachen Kriminalbeamter Henry Smith, Lothar Grützner, Helen Simpson, genannt Helen, Christine Mülius, Edgar Simpson, Paul Schuch, Dr. Bennett, Walter Grüters, das Hausmädchen Margaret Rosslind, Inge Windschild, das vorige Hausmädchen Nellie Jackson, Inken Sommer, ihr Mann, der Autoschlosser Alan Jackson, Werner Schumacher. Die Vorzimmerdame des Doktors war Christa Bernhardt und die zwei Polizisten waren Heiner Kneip und Wolf Eggert. Regie hatte S.O. Wagner. Genau, die Regie hatte Siegfried Oswald Wagner, genannt S.O. Wagner. Und diese 49. Folge von Die Jagd nach dem Täter lief erstmals am 16. August 1959 im NDR. Der Norddeutsche Rundfunk hatte sich zu Wort gemeldet. Ja, alle falschen Klischees über Hypnose in einem Hörspiel versammelt. Was ein herrlicher Unsinn. Lothar Grützner war der Ermittler dieses Falls. Wie war Ihr Name bitte? Smith. Henry Smith. Und dieser Lothar Grützner gehörte zum Ensemble von Die Jagd nach dem Täter. 126 Folgen gab es insgesamt. Als die NDR-Hörspielabteilung die Reihe 1957 startete, basierten die einzelnen Folgen noch auf echten Kriminalfällen aus aller Welt. Doch je weiter die Serie voranschritt, desto kunterbunter wurde sie. Mein Name ist Ewald Wendt. Ich bin der Regisseur dieses Kriminalhörspiels. In der 112. Folge von 1962 wählte man ein Setting, das die Macherinnen und Macher von Die Jagd nach dem Täter gut kannten. Ein Hörfunkstudio. Ruhe bitte, Aufnahme. Ein Radiokrimi wird produziert, natürlich fiktiv. Und natürlich geht etwas schief. Band läuft. Stecken Sie die Pistole weg! Nein, Van der Straten, Ihre Uhr ist abgelaufen! Ja, und jetzt wird der von Rudolf Günther Wagner gespielte Funkregisseur stutzig. Was ist denn? Wenn du so da liegst, sieht das ganz echt aus, aber nur steh auf, wir wollen fertig werden. Doch der Schauspieler, der von der Schreckschusspistole getroffen wurde, steht nicht mehr auf. Um Himmels Willen! Ewald! Ewald, komm schnell! Es ist alles voller Blut! Was ist da passiert? Uwe Friedrichsen ist hier der Darsteller des Darstellers, der abgedrückt hat. Die Polizei kommt. Auftritt Ulrich Haupt und, Trommelwirbel, Lothar Grützner. Wie sieht's aus? Ja, ziemlich klar. Die auf dem Tisch liegende Waffe ist die Tatwaffe. Der Arzt meint, der Schuss sei sofort tödlich gewesen. Herzschuss aus mittlerer Entfernung. Der Schütze ist ein gewisser Peter Brehm. Ich habe ihn in den Regieraum gesetzt. Schulz ist bei ihm. Er hat zugegeben, mit der Pistole, die dort auf dem Tisch liegt, auf Arnold Kreiser, das ist der Tote, gefeuert zu haben. Was? Das gibt er zu? Also wenn Sie mich fragen, dann sieht das nicht nach Mord aus. Vielleicht Unfall oder fahrlässige Tötung. Also ob Mord oder Totschlag, das entscheidet die Anklage, nicht wir. Lothar Grützner ermittelt in der Welt der Radioschurken und muss echte und falsche unterscheiden. Ein Schuss in Studio 9 ist ein Krimi mit mehreren doppelten Böden und zugleich der letzte Die Jagd nach dem Täter-Krimi mit Lothar Grützner. Nach dem Ende der Reihe 1964 trat er kaum noch in NDR-Radiokrimis auf. Um Himmels Willen, meine Herren, Polizei in unserem Club, das wäre ja entsetzlich. Aber stattdessen in ZDF Fernsehkrimis. Warum sollte ich diesen Detektiv hinzuziehen, Doktor? Ferguson starb doch eines natürlichen Todes. Was soll also dieser Cliff Dexter dabei? Cliff Dexter war eine Vorabendserie. 1968 hatte Lothar Grützner in einer Folge einen Gastauftritt als windiger Golfclubbesitzer. In der Titelrolle sah man Hans von Borjody. Ich kann mit Ihrer Unterstützung rechnen? Ja, natürlich, gern. Wenn ich auch unseren guten Doktor nicht ganz verstehe. Schließlich ist Herzschlag Herzschlag. Eine der vielen putzigen Schmunzelkrimis dieser Jahre, einzuordnen neben Percy Stewart, John Kling oder Graf Joster. Und auch da spielte Lothar Grützner mit. Seit den späten 60ern hörte man ihn vermehrt in deutschen Synchronfassungen. Hamburg wurde damals neben Berlin und München zu einer der wichtigsten Synchronhochburgen. Viele Hörfunkdarstellerinnen und Darsteller der 40er und 50er Jahre verlagerten sich auf die Vertonung internationaler Filme und Serien. Lothar Grützner war mehrfach in Episodenrollen von Columbo dabei, in Der unglaubliche Hulk, im 6-Millionen-Dollar-Mann und der 7-Millionen-Dollar-Frau. In den 80ern kamen für ihn Serienfolgen von Knight Rider, Miami Vice oder den Golden Girls. Bis in die 2000er Jahre sprach er rund 400 Synchronrollen, zuletzt in King of Queens und den Sopranos. All diese Serien und viele mehr wurden in Hamburg eingedeutscht Und neben Lothar Grützner hörte man auch seine Die Jagd nach dem Täter Kolleginnen und Kollegen. Verena Wied, Manfred Steffen, Karl-Ulrich Mewes, Günter Flesch oder Franz Josef Steffens. Ähnlicher Jahrgang, ähnliche Künstlerbiografien. Sie alle begannen nach dem Krieg im Theater, machten parallel Hörfunk im NWDR, später NDR, trafen sich in nordischen Fernsehkrimiserien wie Hafenpolizei, Stahlnetz oder Dem Täter auf der Spur und ein paar Jahre später in den Hamburger Synchronateliers. Und dort arbeiteten sie auch fürs Kinderprogramm. In der Sesamstraße etwa sprach Lothar Grützner den einen Restaurantgast, der vom hektischen Kellner Grobi in jedem Sketch immer und immer wieder vertröstet wird. Ab den späten 70ern spielte Grützner eine herausragende Figur in einer ganz bestimmten Kinderhörspiel-Krimiserie. Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven? Hier spricht George Grant. Hauptkommissar Reynolds hat euch doch gesagt, ich würde mich mit euch in Verbindung setzen, oder nicht? Nein, von Ihnen hat er nichts gesagt, Mr. Grant. Dann muss er es vergessen haben. 20 Jahre nach unserem Radiokrimi Lauter Schlüssel, also 1979, starteten die drei Fragezeichen. In Hamburg wurden und werden die Hörspielkrimis mit Justus, Peter und Bob produziert. Wisst ihr eigentlich, dass euch Tag und Nacht drei der schlimmsten Ganoven von Kalifornien nachspionieren? Uns nachspionieren? Und ob? Es sind Three Finger, Babyface Benson und Mackie Messer. Aber davon haben wir nichts bemerkt. Das ist klar, das sind Profis. Die verstehen ihr Handwerk. Und in Folge 6, dem Abenteuer mit dem sprechenden Totenkopf, ist Lothar Grützner dabei. Du bist sicher Bob Andrews. Ich heiße George Grant. Guten Abend, Mr. Grant. George Grant. Bei diesem Namen zucken die Kassettenkinder kollektiv zusammen, immer noch, obwohl die Generation sprechender Totenkopf die 50 längst überschritten haben muss. Das bedeutet, dass das Haus von Mrs. Miller leer steht. Kommt, Kinder, wir fahren mit meinem Wagen dorthin. Nein, tut es nicht, riefen damals alle Kinder, die gut zugehört hatten. Ja, es wurde spannend. Lothar Grützner war in vielen kommerziellen Kinderhörspielen des Hamburger Labels Europa dabei. 15 Mal bei den drei Fragezeichen, immer in anderen Rollen natürlich. Ebenso bei TKKG, Huibu, Perry Roden, Larry Brandt oder den Fünf Freunden. Hörspielschätze für die, die damit aufgewachsen sind. In dieser Zeit sattelte Lothar Grützner komplett auf Hörspiele und Synchronfassungen um. 1982 hatte er schon seinen letzten Fernsehauftritt. Er starb 2018 im Alter von 91 Jahren. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit den ältesten Fundstücken aus den Funkhäusern. Jeden Donnerstag sind wir zur Stelle. Die jeweils neueste Folge steht immer schon eine Woche vorher in der ARD-Audiothek. Noch mehr fabelhafte Krimi-Klassiker stehen in den Podcasts Knallhart, Auf der Spur und Schlechte Gesellschaft. Und dort finden Sie feine Archivproduktionen aus den letzten Jahrzehnten. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen danken für Ihre Mitwirkung an der heutigen Diskussion. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kein Mucks, nächsten Donnerstag wieder. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Also, Wiedersehen.